Jürgen Walter und ich mache in diesem Herbst 2016 eine Menge an Terminen im Oktober, November und vor allen Dingen natürlich im Dezember jede Menge, also über 20 Termine und ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen würden. Ab die Post und dann Neues überall. Jürgen Walter auf Tour und zwar am 31.10. in Magdeburg in der Grünen Zitadelle, am 20.11. in Berlin im Zwiebeltöpfchen, am 26. und 27.11. in Paris im Theater, am 5.12. in Berlin in der Anton-Sewku-Bibliothek und am 18.12. in der Wabe findet das traditionelle Jahresabschlusskonzert mit ihm statt. Mehr Termine auch zur weihnachtlichen Schlagergala findet ihr auf seiner eigenen Webseite Jürgen Walter. Kurze Tage, lange Nächte. Zeit fürs Radio. Zeit für Radio Marabu. Radio Marabu. Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Radio Marabu. Erik Hessner, der November. Wertungsfrei. Ach, dieser Monat trägt den Trauerflor. Der Sturm ritt johlend durch das Land der Farben, die Wälder weinten und die Farben starben. Nun sind die Tage grau, wie nie zuvor. Der November trägt den Trauerflor. Der Friedhof öffnete sein dunkles Tor, die letzten Kränze werden feilgeboten, die Lebenden besuchen ihre Toten, in der Kapelle klagt ein Männerchor und der November trägt den Trauerflor. Was man besaß, weiß man, wenn man's verlor. Der Winter sitzt schon auf den kahlen Zweigen, es regnet, Freunde, und der Rest ist Schweigen. Wer noch nicht starb, dem steht es noch bevor. Und der November trägt den Trauerflor. Sunday morning, skeleton tree. Oh, nothing is for free. In the window, a candle will maybe you. Across the sky, a jittery TV. Glowing white like fire. Nothing is for free. I call. are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord. Erich Kästner hörten wir, der November trägt den Trauerflor, den trug auch Nick Cave, er trauert um seinen Sohn, Leonard Cohen, You Wanted Darker, Gitter X, die beste neue Musik der Woche, auf Radio Marabu, mit mir, Marcel Fischer, Hypnotized, die neue Slaves. Reality stars.

legendäre Band The Shins, Dead Alive. Neue Musik auf Radio Marabu in Guitar X. In Berlin lebend aus Freiburg stammend Max Paul Maria im Interview in der nächsten Dreiviertelstunde. Außerdem gibt es einen Beitrag zu William Shakespeare meiner Kollegin Julia Reinhardt. Wir haben Shakespeare-Monat auf Radio Marabu. Den Klassik-Tipp gibt's auch und ich spreche mit dem Chef vom Bavaria Vista Club zum Auftritt demnächst in München. Could we ever leave each other? Maybe the valley is wider. Maybe it's longer than we thought. Even though we just got started, I know there's 100 mountains. It'll take more than we've got. I will stay, I will stay, I will stay till the end of the line. Did you care? Probably gonna get real tired. Oh, we may have to choose. We're gonna have to learn what hard is. If it'll be a fight regardless, I only want the fight to be with you. I will stay. Mit SOS hatten sie eine Nummer 1 in der Radio Marabu Playlist. Und jetzt der Klassik-Tipp mit Julia Reinhardt. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus Elizabeth Joy Roe, Nocturnes von John Fields, bei Decca im Mai 2016 erschienen. Die US-amerikanische Pianistin Elizabeth Joy Roe nimmt uns mit auf die Reise in die Welt des irischen Komponisten John Field. John Field gilt als Erfinder der Nocturne, wobei letztere von den meisten Klassikfreunden sicherlich in erster Linie direkt mit Frédéric Chopin in Verbindung gebracht wird. John Field, der als Schüler Clementis den Grundstein für Frédéric Chopin gelegt hat, diese Charakterstücke für Klavier zu perfektionieren. Eine Aufnahme der kompletten 18 Nocturnes von John Field gibt es nun erstmalig auf einer CD. Die vorliegenden Interpretationen der Fieldschen Nocturnes strahlen eine unglaubliche Wärme aus. Bereits Franz Liszt schrieb über die Nocturnes: Niemand habe vermocht, einen derartigen Charme der Sprache zu finden. Streichelnd wie ein feuchter und zärtlicher Blick, beruhigend wie das langsame, gemächliche Schaukeln eines Bootes oder das Schwingen einer Hängematte, unter deren glatten, ruhigen Schwingungen wir das sterbende Murmeln schmelzender Liebkosungen zu hören scheinen. Blumig ausgedrückt, aber es trifft es schon auf den Punkt. Nocturne, was übersetzt so viel bedeutet wie nachtwerdend oder auch nächtlich, ist in seiner Ursprungsform in der Zeit des Barock entstanden. Es war weder in seiner Besetzung noch Satzstruktur festgelegt. In der damaligen Zeit überschnitt sich die Bezeichnung Nocturne mit der Serenade. Nocturnes etablierten sich als eine Art der unterhaltenden Musik an Fürstenhäusern und waren vorrangig instrumental besetzt, konnten aber auch vokale Elemente enthalten. Die Nocturnes, von denen wir hier sprechen, sind zumeist kleinformatige Charakterstücke für Klavier, in denen viele verschiedene, von der Nacht inspirierte Stimmungen musikalisch eingefangen und zum Ausdruck gebracht werden. Elizabeth Joy Rowes Interpretation besitzt eine unprätentiöse Natürlichkeit und einen derartigen Charme, dass man sich gerne von der Musik in eine andere Welt hineinversetzen lässt. Sie kitzelt die unterschiedlichsten Facetten aus den 18 wunderschönen Kompositionen heraus und kreiert so eine unendliche Bandbreite an Klangfarben und Nuancen. Ein ausgesprochen lyrisches und bezauberndes Album. Aus diesem hören wir zum Abschluss die Nocturne Nummer 2 in C-Moll. Thank you. Hey everyone, this is singer-songwriter Josh Michaels out of New York. You're currently listening to Radio Marabu. I hope you enjoy my song. She cried for nights, she ran for light. She looked for strength, but couldn't find the enemy in front of her. She stood right there, and I said, Marabu Gitter X am Telefon begrüße ich Christoph Bühring-Uhle von BSC Music. Es gibt einen Termin für den Bavaria Vista Club im November. Ja, hallo, genau. Und zwar geht der Bavaria Vista Club endlich in die Landeshauptstadt. Haben wir schon lange drauf gewartet. Bisher waren wir nur auf dem Land. Jetzt geht's mitten in die Stadt. Und zwar in das Schloss. Das ist ein Theaterzelt. Da passen gut 800 Leute rein. Und wir feiern auch gleichzeitig das 10-jährige Jubiläum der Gruppe Irksen. Findet Ganze am 19. November 2016 statt, ist wieder mal mit Max Hadersbeck in der Moderation. Max Hadersbeck ist ja der Begründer des bayerisch-diatonischen Jodelwahnsinns. Beginnt dann mit Zwurstor, geht dann rüber zu Ornsno und zum Schluss eben Irksen, weil die eben ihr Jubiläum feiern. Einlass ab 17 Uhr. Davor gibt es noch einen Jodelkurs mit Horst Biewald, also da kann man sich noch fit machen um 18 Uhr. Und der Eintritt beträgt 24 Euro, Abendkasse 28, Tickets bei München, Ticket, Ticketscript und so weiter. Da kann ich nur sagen, auf nach München, danke Christoph und wir hören noch ein Stückerl Zweckinger, Heidi so schön. Heidi so schön. So richtig schön. So ein wunderbares Gefühl hab ich heut in mir. Heut ist so richtig schön. Servus, mein Name ist, da ist der Weierer und ihr hört Radio Marabu. Und ich muss schon sagen, das kann eigentlich bloß ein richtig guter Sender sein. wenn der sogar einen Weiherer spielt. Viel Spaß! Es ist erwiesen, dass Facebook Beziehungen kaputt macht. Warum macht man das nicht einmal andersrum? Und anstatt einen Beziehungsstatus posten, kann man einfach einmal ein paar liebe Worte sagen. Vielleicht kann man noch Atomstrom sparen, wenn man nicht allweil gefällt mir druckt. Vielleicht kann man noch viel mehr erfahren, wenn man ganz, ganz, ganz fest zusammenrückt. Vielleicht war's auch für Finanzen gut, wenn man nicht für alles ein Flatrate zahlt. Du deine Griffe einmal von deinem Touchscreen weg und klang da hin, da wo's dir wirklich gefällt. Und wenn's dir gefällt, vielleicht gefällt's auch ihr, geh einmal offline, aber mit dem Hirn auf an und frag's einmal, was sie meint, dass Login noch alles bedeuten kann. Erwiesen, dass Krieg Familien kaputt macht. Warum macht man das nicht einmal andersrum? Und anstatt auf irgendwelche Leute zum Schießen, kann man's einfach einmal auf einen Drink einladen. Vielleicht reden wir dann über vergangene Zeiten und mir fragen, wer alles bei Facebook war. Und eher so aus Gewohnheit sagt eins zum anderen, du gefällst mir so. Geben sich fei oft Möglichkeiten, aber Flatrate brauchst du nicht dazu. Ich möchte nicht mit anderen streiten, aber von Machthabern, da hab ich nur. Vielleicht kann man nur Atomstrom sparen, wie nimmer go. So viel passiert, weil dann die Nachrichten viel kürzer waren und man sich auf was Schönes konzentriert. Erwiesen, dass mein Leben ohne die keinen Sinn macht. Warum macht man das nicht einmal andersrum? Ganz egal, wie siehst du mir, oh, lachst, man weiß ja nie, ob Herzen die Wahrheit song. Ich meine, ich will dich nicht auf Facebook adden und ich brauche da keinen Krieg mit dir. Aber heute Nacht um eins, was wollen wir wetten? Steh ich wieder vor deiner Tür. Man nur Atomstrom sparen, wenn man unsere Herzen zusammenschließt. Aber ich mein allweil, dass da dann außer Strom noch ganz was anders fließt. Das ist jetzt erst einmal bloß eine Vermutung, die ich noch nicht so recht beweisen kann. Tu deine Griffe einmal von deinem Touchscreen weg und klang mich ganz woanders um. Es ist erwiesen, dass Facebook Beziehungen kaputt macht. Warum macht man das nicht einmal andersrum? Und anstatt einen Beziehungsstatus posten, kann man einfach einmal ein paar liebe Worte sagen. Und anstatt einen Beziehungsstatus posten, kann man einfach einmal ein paar liebe Worte sagen. Einfach einmal ein paar liebe Worte sagen. Einfach einmal ein paar liebe Worte sagen. Der Bayerer auf Radio Marabu. Wenn ihr diese Melodie hört, wisst ihr, es handelt sich gleich um Shakespeare, bei uns auf Radio Marabu. Der Dichter, seine wichtigsten Werke, Shakespeare in Oper, klassischer Musik und Popmusik. Wir bringen ihn euch näher, Englands großen Dichterfürsten. Im November auf Marabu, der Shakespeare-Monat. Biografische Informationen zum Meister Shakespeare, jetzt von Julia Reinhardt. William Shakespeare bei Radio Marabu. My name is Shakespeare William. I own the feather quill. I am the writer. William Shakespeare. Wer war der englische Poet, Dramatiker und Schauspieler William Shakespeare? Shakespeare ist nicht nur der bekannteste englische Schriftsteller. Seine Komödien und Tragödien werden auf der ganzen Welt gespielt. Man bezeichnet ihn als Englands Nationalpoeten und er hat den Spitznamen The Bard of Avon. Shakespeare schrieb 37 Stücke, 154 Sonnets, zwei lange Verserzählungen und einige weitere Gedichte, wobei bei einigen die Autorenschaft strittig ist. Seine Werke wurden in alle weiteren Sprachen dieser Welt übersetzt und werden regelmäßig international aufgeführt. Zu seinen bekanntesten Stücken zählen Romeo und Julia, Hamlet, Der Sommernachtstraum, Othello und Macbeth. Das exakte Geburtsdatum William Shakespeares ist nicht bekannt. Seine Taufe wird aber auf 1564 in Stratford-upon-Avon datiert. Da zu dieser Zeit ein Neugeborenes meist exakt 3 Tage nach der Geburt getauft wurde, geht man heute als Geburtsdatum vom 23. April 1564 aus. Trotz aller Popularität und einem hohen Interesse an seiner Person ist es überaus schwierig, gesicherte Aussagen über Shakespeare zu treffen. Er wuchs als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns auf und begann bereits in der Schule Tragödien in Anlehnung an die Antike zu schreiben. Im Alter von 18 Jahren heiratete Shakespeare Anne Hathaway, die 8 Jahre älter war als er. Sie hatten 3 Kinder, Susanna und die Zwillinge Hamlet und Judith. Nach der Heirat versiegen die Informationen über William Shakespeare etwas. Zwischen 1585 und 1592 begann er eine erfolgreiche Karriere in London. Hier war er sowohl Schauspieler als auch Stückschreiber einer Theatergruppe, die sich ab 1594 Lord Chamberlain's Men nannte. Shakespeare war an den Einnahmen der Gruppe beteiligt und verdiente im Laufe seines Lebens sehr viel Geld. Die Gruppe spielte für die englische Krone. Ab 1599 war Shakespeare Mitbesitzer des extra für diese Theatergruppe gebauten und bis heute berühmten Globe Theatre. Circa 1613 zog er sich wieder nach Stratford zurück, wo er 3 Jahre später, am 23. April 1616, starb. Im Alter von nur 52 Jahren. Angels and ministers of grace, defender. Bis heute sind die Werke Shakespeares höchst populär und werden studiert, aufgeführt und neu interpretiert in verschiedensten kulturellen und politischen Zusammenhängen. Und man kann ihn sicherlich auch als Visionär betrachten, dessen Texte von immerwährenden Fakten und Wahrheiten durchzogen sind. Shakespeare der Politiker, der Umwelt- und Tierschützer, der über eine gehörige Portion Emanzipation verfügt hat. Mit unserer Shakespeare-Reihe und unserem Shakespeare-Schwerpunkt hoffen wir natürlich, euer Interesse für diesen unsterblichen englischen Dichterfürsten wecken zu können. Und treffender als Laurence Olivier in Bezug auf Othello es sagt, könnte man es sicherlich nicht ausdrücken. For many of you, it may reawaken an interest in the works of Shakespeare. But for most, we will have succeeded if, during its limited engagements in your local theater or cinema, we provide the evening of full-blooded entertainment that the author intended Othello to be. Thank you. Shakespeare-Freunde Woods of Burnham auf Radio Marabu. Alles zum Meister rund um die Uhr in unserem Stream. Hört www.radiomarabu.de im November, der Shakespeare-Monat, präsentiert von meiner Kollegin Julia Reinhardt. Wir haben gleich Max Paul Maria, geboren in Freiburg, lebend in Berlin, im Interview. Nur auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X. Mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Born to break or to last, is it all in the past? Is that a scar or a birthmark retracing this cold heart? And now I'm all out of thread, and I don't wanna die here. Keep chasing echoes in my mind, babe, it's a fine line, and I'm so far over it, and I know it. Beneath it all I'm still broken. Cut me out, cut it open. I can't do it anymore. I can't do it. I don't pay any mind to the dew upon the vine. Does that mean that it's not there if I can see it at all? Though the morning light will burn away all the fog the night creates, there'll still be a trace of our love left behind in the dew upon the vine. Where to go or to hide? Your only words are all lies. Confiding in your own mind, caught in the cold light. I thought you were better, man. I thought you were better, man. A slip step on a tightrope, faked out by a false hope. Things could be alright. No, they're not alright. I don't pay any mind to the dew upon the vine. Does that mean that it's not there if I can see it all? Though the morning light will burn away all the fog the night creates, there'll still be a trace of our love left behind in the dew upon the vine. I can't tame my heart. You're like lightning, trying to put out a spark. I never paid any mind to the dew upon the vine. Does that mean that it's not there if I can see it at all? Though the morning light will burn away all the fog I create, there'll still be a trace of our love left behind. And the driving rain will wash away all the frightened fires I could not tame. There'll still be a trace of our love left behind. Wunderbar, im letzten Jahr waren Sie zu Gast bei uns. Das Interview hört ihr noch auf www.radiomarabu.de. Beer Stand, das war die neue Single You on the Vine. Die beste neue Musik der Woche immer in Radio Marabu, Guitar X. Und jetzt habe ich einen Künstler am Telefon, der passt da eigentlich genau rein, weil das ist richtig kantige Gitarrenmusik. Max Paul Maria heißt er. Und als ich das erste Mal gehört habe, musste ich ein bisschen an die Libertines denken. Er ist aber auch schon ziemlich lange im Geschäft, er kommt aus Freiburg. Max, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, hi, ich bin Max Paul Maria. Ich komme, wie du schon gesagt hast, aus Freiburg. Habe früher viel in Punk- und Hardcore-Bands dort gespielt, hauptsächlich so 80er-Kram, Black Flag, Minor Threat, Fugazi etc. Habe aber immer Folk-Music geliebt und so bin ich irgendwann nach Berlin auch gekommen, habe dort relativ lange auch Punk gespielt und dann mit ein paar Kumpels zusammen die Band Diving for Sunken Treasure gemacht. Da habe ich Gitarre gespielt und Gesang. Mit denen waren wir viele Jahre unterwegs. Währenddessen habe ich dann mein Debütalbum aufgenommen, das dann, wie gesagt, eher meine Liebe zur Folkmusik auslebt. Das hieß damals Miles and Gallons, 2013 war das. Und aktuell bringe ich mein neues Album raus, das heißt Figurines, was so ein bisschen dann auch diese punkigen Aspekte mehr mit reinbringt. Hört man auch... Ich habe eine Band dabei, ich habe früher hauptsächlich irgendwie Solo gespielt, inzwischen habe ich eine Band dabei, die mir sehr gut dabei aushilft. Hört man auch auf jeden Fall auf der Single. Was kannst du zum aktuellen Album erzählen? Wie ich gerade schon angedeutet habe, das im Vergleich zum ersten Album, was wirklich sehr puristischer Folk war, ist das neue Album bandlastiger, ein bisschen krachiger, aber durchaus auch rootslastig, also was heißt rootslastig, wirklich folkig, folkrockig und so weiter. Aber ich stehe einfach drauf, wenn eine gewisse Ladung Schmutz irgendwie nach wie vor dabei ist. Du hast auf jeden Fall kantig angefangen. Jetzt darf ich dich mal ein bisschen nach deinem ersten musikalischen Erprobungen fragen oder deine Influences sozusagen. Was waren so deine ersten Platten, die du dir gekauft hast? Die ersten Platten waren, ich glaube, die erste Platte, die ich mir je gekauft habe, waren die Toten Hosen im Auftrag des Herrn, genau. Und dann ging es relativ schnell weiter in Richtung Nirvana, jahrelang, das fand ich sehr geil. Und dann eben über so 80er Punk und nebenher aber immer Folk, immer Dylan, Leonard Cohen, Neil Young und so die ganzen alten Großen. Bob Dylan hat ja jetzt gerade den Nobelpreis bekommen für Literatur. Er will ihn sich aber wohl nicht abholen. Wenn du den in ein paar Jahren kriegst, würdest du ihn dir abholen? Das ist eine nette Frage. Würdest du ihn mit dem Pferd abholen, weil sind ja Pferde auf der Platte drauf? Ich würde ihn genau auf dem Pferd, würde ich ihn abholen. Dann ist alles klar. Max Paul Maria, jetzt aktuell auf Radio Marabu. Life is better cold now, and the sewers start to smoke. Share the city with the foxes, your small room makes you wanna choke. Now there's solid black rain coming from the heavens she once fell. And you write your secrets on the walls, cause you got no one to tell. All the loneliness and distance, and all the time, oh boy. And her tender smile is captured on medium form of celluloid. You know something, you just left me, left me forever changed. But I'm sitting here with Bianca, but you just won't understand. So I get up, I get out, live in town forever. There ain't so clever anymore. The first hour of the day, well, I'm making a decision that I'm on my way to where roads are rough and dusty, washed out by the rain. All blood rips on my way on cars and streets that have no name. Hey, yo. Max Paul Maria auf Radio Marabu, Bitter Cold Now, und Bob Dylan will ja nun auch seinen Nobelpreis und freut sich drüber. Wir freuen uns über die neue Single von Madness hier auf Marabu, Mr. Apples. A devout and well-respected man, woe betide you if you wander from God's plan. Square-shouldered, straight as a die, the righteous truth, he never tell you no lies. When that old sun go down, he's heading off up the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. We'll be right back. table at the Rotary Club. Never unsure of which shoulders he should rub. Scout leader, a pillar of the judge. Capital punishment, he wants to bring back the budge. Of course he does, cause when that old sun go down, heading off on the wrong side of town, eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. Oh, tell us where you've been. And oh, oh, oh, oh. And oh, oh, oh, oh. Calm down, Mr. Apples. You're gonna wear yourself out. And what's it all about? Madness auf Radio Marabu. Guitar X für diese Woche geht zu Ende mit Kölsch, ein interessantes Dance-Projekt, benannt nach einem interessanten Getränk aus der Domstadt. Grey heißt der internationale Hit. Aha!